Hallihallo und guten Tag beim Podcastchen, dem Ableger der Meerwurztropfen, in dem es darum geht, kleine Polit-Talkshow-Schnipsel auf den Seziertisch zu legen und so ein bisschen zu ergründen, wo denn das Sinnhafte, Sinnlose, Absurde, Widersprüchliche oder was auch immer zu finden ist. Ich habe das für die, die es noch nicht gehört haben, jetzt dreimal schon gemacht mit Volker Kauder, das war der Starter. Dann kam Peterle Altmaier, der war schon sehr interessant, und Christian Lindner, der sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Das kann man sich dann ja noch anhören, wenn man es gerne hören möchte. Christian Lindner ist aber durchaus top. Und zwar mit dem vermeintlichen Staatsmann Olaf Scholz, den ich mir heute rausgegriffen habe und der zu Gast war bei Anne Will am 6.5.2018. Und das Thema der Sendung war 200 Jahre Karl Marx. Wie sozial ist der Kapitalismus heute? Gut, interessante Fragestellung. Ich muss allerdings gleich vorwegnehmen, dass über Karl Marx fast gar nicht gesprochen wurde. Gefühlt vielleicht 5, maximal 10%. Ansonsten ging es eher um tagespolitische Themen. Aber gut, so ist das dann eben. Und wir hören einfach mal rein, was der Olaf Scholz so zu sagen hatte. Und das war schon ziemlich selbstentlarvend. Unter anderem hat er, na gut, ich will mal nicht vorgreifen, hören wir einfach rein. Herr Scholz, gestern in Trier war auch die versammelte SPD-Prominenz dabei, als das Karl-Marx-Denkmal enthüllt worden ist. Es war dabei Frau Barley, die da ihren Wahlkreis hat. Es war dabei die Ministerpräsidentin Frau Dreyer und die frisch gewählte Vorsitzende Andrea Nahles. Und die hat gesagt, ein Satz, 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges sei es wieder möglich, offener über Marx zu diskutieren. Nur als ganz kleine Randnotiz, die gute Andrea Nahles hat offensichtlich noch nicht bemerkt, dass wir uns wieder mitten in einem kalten Krieg befinden, der sogar die Qualität hat, sich womöglich zu einem heißen Krieg auszuweiten, woran die SPD durchaus Anteil hat. Aber wie gesagt, das nur als Randnotiz. Gehört zur Offenheit der SPD auch dazu, dass sie ihre eigenen Anteile daran hat, dass es inzwischen so zugeht, wie Kardinal Marx das Bild gezeichnet hat? Ich glaube, wenn wir einmal anschauen, was Karl Marx geschrieben hat zu seiner Zeit, dann hat er zu einem Zeitpunkt, als das überhaupt nicht absehbar war, eigentlich die unglaubliche Kraft und Dynamik, die kapitalistische Wirtschaft entfalten kann, beschrieben. Da möchte ich dann doch ganz gerne Randnotiz Nummer 2 einfügen, in der es darum geht, so ein kleines bisschen die politische Rhetorik aufzugreifen. Denn in der politischen Rhetorik geht es halt darum, Begriffe positiv oder negativ zu besetzen. Und Kraft und Dynamik sind definitiv positive Begriffe. Nun kann man dem Kapitalismus durchaus Positives abgewinnen, wenn man ihm wohlgesonnen ist. Man kann ihm aber auch Destruktivität bzw. Zerstörungskraft unterstellen. Das hat Olaf Scholz hier nicht getan, aber gut, vielleicht ergab es sich nicht. Oder in seiner Bezeichnung Kraft und Dynamik steckte irgendwie auch eine versteckte Kritik. Man weiß es nicht. Da gab es noch gar nicht die Fabriken, die wir heute für selbstverständlich halten, in dem Ausmaß, wie das dann später auch noch in seiner Lebenszeit angefangen hat, sich auszubreiten. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Er hat aber gleichzeitig miterkannt, dass mit dieser sich ständig verändernden Wirtschaftsverfassung auch soziale Fragen aufgeworfen sind. Und wenn wir jetzt in unser 21. Jahrhundert schauen, dann sehen wir, da sind neue Umwälzungen im Gange. Das gehört eben zu den Grundgesetzmäßigkeiten unserer Wirtschaftsverfassung. Wow, wow, holla. Was hat er da gerade gesagt? Das müssen wir uns nochmal anhören. Moment. Das gehört eben zu den Grundgesetzmäßigkeiten unserer Wirtschaftsverfassung. Grundgesetzmäßigkeiten unserer Wirtschaftsverfassung. Grundgesetzmäßigkeiten. Grundgesetzmäßigkeiten. Halten wir also fest. Olaf Scholz spricht von Grundgesetzmäßigkeiten. Also von einem neuen Grundgesetz. Grundgesetze denken sich ja Leute aus, formulieren es und dann wird das Ganze umgesetzt. Und jetzt haben wir Grundgesetzmäßigkeiten, die halt dem kapitalistischen Grundgedanken folgen und dementsprechend haben wir ja quasi ein neues Grundgesetz der Mäßigkeiten. Mittlerweile sind fast alle Länder so verfasst. Mhm. Nordkorea ist noch ein Beispiel, das Sie vergessen haben, aber das nicht dazu gehört. Aber ansonsten ist das fast überall da der Fall. Wir haben gleichzeitig einen großen Aufschwung von Demokratie, von Rechtsstaat, von Ausbeutung, Kriegstreiberei, Privatisierung, Armut, Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, geschönten Arbeitslosen, Statistiken, Sanktionen, Bereicherung, Korruption, Vetternwirtschaft und was weiß ich nicht noch alles. Sozialstaat in vielen, nicht in allen Ländern gesehen. Mhm. Und wir sehen aber auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass bestimmte Dinge eine falsche Entwicklung nehmen. Wenn wir die Auswirkungen der Globalisierung zum Beispiel betrachten, dann wissen wir, da kann man nicht gegen angehen, auch nicht mit Schutzzöllen und Protektionismus. Gut. Was lernen wir daraus? Wir haben nicht nur ein neues Grundgesetz der Mäßigkeiten, also ein kapitalistisches neues Grundgesetz, sondern wir haben auch ein neues Naturgesetz, nämlich das, dass man gegen die Globalisierung, was immer das auch sein mag und ihre Auswirkungen, einfach nicht gegen angehen kann. Also die Globalisierung ist quasi, ja, das ist höhere Gewalt. Was soll man denn da machen? Aber man muss was tun, damit alle gut zurechtkommen können. Oh, wow, das erleichtert mich dann doch. Also gut, was genau muss man tun? Herr Scholz, erzählen Sie es uns. Und das gilt auch für die technischen Veränderungen, die wir jetzt erleben. Andere als zu früheren Zeiten, aber das, was in Deutschland immer etwas verkürzt unter Digitalisierung beschrieben wird, das gehört auch dazu. Und auf diese veränderten Zeiten müssen wir Antworten finden, die ins 21. Jahrhundert passen, damit Gerechtigkeit auch jetzt möglich ist. Jetzt sind Sie ganz elegant dem ausgewichen, wonach ich eigentlich gefragt hatte, nämlich nach den Anteilen der SPD, die sie möglicherweise an der Entwicklung hat, die sich ja auch und nicht zuletzt auch in Deutschland zeigt. Gucken wir mal hin und dann frage ich Sie dasselbe nochmal. Die reichsten 10% der Deutschen besitzen knapp 63% des Gesamtvermögens aller Bundesbürger. Und allein das reichste 1% sogar fast ein Drittel. Dagegen besitzen die unteren 50% der Deutschen nur 2,6% des Vermögens. Und 22,5% der Beschäftigten arbeiten in Deutschland aktuell unter der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde. 2006 waren es noch 20,3%. Seitdem ist die Zahl der Niedriglöhner also gestiegen. Herr Scholz, die SPD ist seit mittlerweile 20 Jahren an der Macht oder an der Macht beteiligt, mit Ausnahme der Jahre 2009 bis 2013. Warum haben Sie in all den Jahren zugelassen, dass sich die Verhältnisse entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben? Meine Antwort hat etwas damit zu tun, dass ich Ihnen sagen möchte, dass ich Ihrer ersten Frage gar nicht ausgewichen bin. Ach. Ich überschätze nämlich gar nicht die Kraft, die politische Parteien haben können. Ich finde, sie können viel bewirken, aber sie müssen auch wissen, was. Okay. Und diese, aber das wäre ein finsteres Statement jetzt, wenn Sie uns sagen, worauf nicht, der Kardinal gehofft nein, hat, dass ich die Politik Ihnen eine an Antwort, den Verhältnissen aber Sie müssen, was ändern können. Sie müssen dann warte ich. Eine Sekunde warten. Ich glaube also, dass wir große Veränderungen haben, Kräfte, die dazu führen, dass diese Zahlen, die wir eben gesehen haben, in fast jedem anderen wirtschaftlich erfolgreichen Land so ähnlich beobachtet werden können. Nicht überall ganz genauso, aber so ähnlich. Okay, die Kacke ist also am Dampfen. Und Herr Scholz sagt, dass das wiederum ein Zeichen dafür ist, dass Länder erfolgreich sind und dass es darüber hinaus auch noch in ganz, ganz vielen, also fast allen Ländern eigentlich so läuft. Die Kacke ist am Dampfen und das ist ein Zeichen für wirtschaftlichen Erfolg. Das spricht ein bisschen dafür, das ist meine Sicht der Dinge, dass da große globale Veränderungen im Wirken sind. Und wenn man sich das einmal anschaut, den Brexit zum Beispiel, die Trump-Wahl, die eben vom Kardinal angesprochen worden ist, wenn wir die vielen rechtspopulistischen Parteien in vielen Ländern Europas sehen, dann sind das alles Reaktionen auf einen großen globalen Trend. Und damit sind wir bei der Strategie, die die herrschende Politik so gerne einsetzt. Sie setzt auf Fremdeinwirkung, gewissermaßen Naturgewalten, gegen die man irgendwie nichts unternehmen kann. Wir hatten ja schon die Grundgesetzmäßigkeiten und sprachen über Naturgesetze. Und jetzt kommen eben noch Naturgewalten dazu. Die Trump-Wahl, der Brexit und das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa sind für Scholz irgendetwas, was von außen kommt und mit dem die Politik, so wie sie jetzt gestaltet oder eben auch nicht gestaltet wird, überhaupt nichts zu tun hat. Funktioniert prima, ist aber echt schwach. Und deshalb glaube ich, müssen wir das erkennen und gleichzeitig jetzt daraus ableiten, versuchen, politische Programme zu entwickeln, die es möglich machen, dass man trotzdem sicher und gut leben kann. Zum Beispiel finde ich unbedingt, dass die Frage, was verdient jemand, auch jemand, der einen nicht hochqualifizierten Job hat zum Beispiel, ein Thema ist, das die Politik in unseren Ländern und auch in Deutschland bewegen muss. Ich glaube, dass wir schon so ein Ziel haben sollten, wie dass jeder wenigstens 2.000 Euro verdient, wenn er Vollzeit arbeitet. 2000 Euro Monatsgehalt für jeden, der 40 Stunden die Woche arbeitet, klingt nach einem komplexen Vorhaben. Obwohl, wenn man den Mindestlohn auf 11,54 Euro erhöhen würde, entspräche das ziemlich genau 2000 Euro Monatsgehalt. Machen wir doch einfach 12 oder 12,50 Euro draus und der Weg der Besserung ist eingeleitet. Also Herr Scholz, ran an den Speck, Sie hatten eine tolle Idee. Ich warte dann jetzt mal auf die Umsetzung. Ja, klar. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir angesichts der ständigen Veränderung, die die Technik mit sich bringt, dazu beitragen müssen, dass man nicht nur am Anfang seines Berufslebens, sondern auch später noch mal einen neuen beruflichen Anfang machen kann, damit man eine qualifizierte und gute Einkommen garantierende Arbeit ausüben kann. Nur noch mal gefragt, die Zahlen weisen doch aus, dass es eine massive Ungleichverteilung von Vermögen gibt, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt, dass es einen größer werdenden Anteil an Menschen gibt, die vermutlich nie auf den grünen Zweig kommen werden und für die dann auch das, wofür die Sozialdemokratie eigentlich immer eingestanden ist und was sie nachhalten wollte, dass es sowas wie ein Aufstiegsversprechen nicht mehr gibt. Nochmal, das Buch, das jetzt ganz berühmt geworden ist vor wenigen Jahren, Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, ist ein Buch gewesen, das nicht Deutschland beschreibt, sondern auch Deutschland und alle anderen Länder, über die ich eben gesprochen habe, auch. Und deshalb sollten wir uns die Aufgabe, die wir haben, nicht zu klein und zu einfach machen. Das ist nicht so, dass man einmal hingeht und das ändern kann. Bei Herrn Scholz habe ich jetzt eben rausgehört, dass da so viel nicht zu machen ist. Nee, das will ich nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, man darf sich die Sache nur nicht zu klein machen und denken, das kann man mal so beim Frühstück lösen. Sondern ich bin schon der Überzeugung, dass wir... Deshalb hat ja von den 20 Jahren gesprochen. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir ein paar Dinge voranbringen müssen, um den Handlungsrahmen zu haben. Ich habe konkrete Punkte genannt. Nein. Gut, da war diese abstrakte Idee mit den 2000 Euro brutto für jeden. Aber ansonsten, also ich konnte nichts Konkretes hören. Wirklich nicht. Und ich will das, was der Kardinal gesagt hat, noch einmal aufgreifen. Ich bin angesichts der Tatsache, dass es sich um große globale Trends handelt, fest davon überzeugt, dass wir ohne die Handlungsmöglichkeiten, die uns eine sich gut entwickelnde Europäische Union verschaffen kann, überhaupt keine Chance hätten. Deshalb ist es aus meiner Sicht so, dass wir auch in der Perspektive für einen guten Sozialstaat, in der Perspektive für gute Löhne in unserem Land dazu beitragen müssen, dass die Europäische Union funktioniert und auch ihre Leistungsfähigkeit entfalten kann, was sie oft nicht tut. Aber das ist eben unsere Aufgabe, jetzt möglich zu machen. Also ich glaube zum Beispiel, dass es ein Problem ist, dass wir eine solche Ausweitung von befristeter Beschäftigung und Leiharbeit gesehen haben, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Und es ist gut, dass wir uns jetzt vorgenommen haben, das zurückzudrängen. Das Leben des Olaf Scholz ist ein einziger Konjunktiv. Das behindert nicht das freie Unternehmertum, dass man sicher auf seinen Arbeitsplatz vertrauen kann, wenn man fleißig ist und das Richtige tut. Und ich glaube, da müssen wir etwas hinbekommen. Und es gibt einen zweiten Aspekt, der mich sehr umtreibt, auch für die politischen Debatten, übrigens überwiegend gar nicht mit den hier am Tisch Versammelten. Tisch? Ach. Oder am Couchtisch Versammelten. Ich glaube, dass wir schon verstehen müssen, dass es darum geht, dass man nie das Gefühl hat, dass die eigene Anstrengung vergeblich ist. Ja. Boah, jetzt ist es raus. Und dass man nicht das Gefühl hat, weil ich jetzt kein Unternehmer bin, zum Beispiel, oder weil ich nicht das und das Studium vollzogen habe, ist es in Ordnung, dass ich jetzt so und so behandelt wird. Sondern eine Gesellschaft muss eine Moral haben, die die Leistung und den Leistungswillen jedes Einzelnen auch akzeptiert und dann zum Beispiel dafür sorgt, dass man auch zurechtkommt. Und das ist in der Tat in den letzten Jahrzehnten bei uns und auch in vielen anderen Ländern anders geworden. Und ich bin dafür, dass wir alle Kraft dafür verwenden, dass man das besser hinbekommt. An dieser Stelle möchte ich mich outen, denn ich bin auch dafür, dass man das besser hinbekommt, als man das bisher hinbekommen hat. Aktuelles Beispiel von heute, die Deutsche Post. Der Vorwurf an das ehemalige Staatsunternehmen, wer zu oft krank sei, bekomme keine unbefristete Stelle. Dies gelte für Mitarbeiter, die innerhalb von 2 Jahren mehr als 20 Tage krank waren. Auch wer zu langsam arbeite oder zu viele Unfälle verursache, bekomme Probleme, dauerhaft angestellt zu werden. Kritik von der Politik. Ich finde das Verhalten der Post absolut unmöglich. Das ist nicht nur unfair, es ist auch sittenwidrig. Das Unternehmen sieht in seiner Einstellungspraxis kein Problem. Dass wir im Konzern überlegen, wer auf Dauer den Anforderungen gewachsen ist, das ist im Interesse aller Beteiligten, insbesondere der Kunden. Herr Scholz, dass die Post, an der der Bund über die KfW immer noch mit 21% beteiligt ist, so agiert, wie sie agiert. Nehmen Sie das als Bundesfinanzminister, der die Rechtsaufsicht über die KfW hat, klaglos hin? Nö. Super. Was wollen Sie also tun? Diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat sitzen, haben sich schon vorgenommen, seitdem sie das heute gehört haben, wie sie ja auch heute für ihre Sendung. Wow, da wird sich schon wieder was vorgenommen. Spitze. Darauf zu reagieren und die Gespräche schon vereinbart. Und was ist Ihr Ziel? Und wie reagieren Sie also? Ich bin davon überzeugt, dass die befristete Beschäftigung zurückgedrängt werden muss. Bei diesem Unternehmen, genauso wie bei anderen. Wir können das bei der Post nicht alleine durchsetzen, aber wir können jedenfalls den Einfluss nehmen, den wir haben. Naja, und der scheint sich ja in Grenzen zu halten. Und wir werden das übrigens auch, damit das gleich angesprochen ist, bei vielen anderen öffentlichen Institutionen machen. Ich habe angewiesen, dass wir für alle Behörden und Folgebehörden der Bundesrepublik Deutschland die Zahl der sachgrundlos befristeten Beschäftigungsverhältnisse zum Beispiel einmal durchschauen. Einmal durchschauen. Oh Mann, dieser Typ, ehrlich. Und dafür sorgen werden, dass die Befristungsquoten gesenkt werden. Denn sonst wäre so eine komische Situation da. Wir machen jetzt ein Gesetz, das die Befristung zurückdrängen soll und der Staat selber macht es dann in großem Umfang. Das kann auch nicht so sein. Und wenn Sie mir noch einen Satz zu Amazon gestatten, was das Unternehmen bringt, braucht, sind zwei Dinge. Betriebsräte und Tarifverträge. Ja, genau. Die Dinge, die seit der Einführung der Agenda 2010 bedroht, verdrängt und zu Teilen vernichtet wurden. Ganz tolle Idee, Olaf Scholz. Ganz tolle Idee. Alter, echt. Beides verweigert das Unternehmen und versucht, das zu verhindern. Ich bin ja ganz lange Betriebsratsanwalt gewesen in meinem Berufsleben und weiß deshalb, dass auf solche Leistungsbemessungssysteme unser Betriebsverfassungsgesetz Antworten hat. Aber dazu braucht man einen Betriebsrat, der dann diese Rechte auch durchsetzt. Und das fehlt bei diesem Unternehmen fast überall. Ja, Anne und Olaf haben dann noch ein bisschen weiter geplaudert. Über die Post, über Amazon, über andere Unternehmen, über Zeitarbeit und befristete Verträge. Aber die Entgegnung darauf, die überlasse ich jetzt einfach mal Sarah Wagenknecht. Denn die schafft es einfach immer so schön prägnant, das Ganze zusammenzufassen. Und da ich das nicht so gut kann, ja, soll sie es doch einfach machen. Reicht das? Ja, es reicht natürlich nicht. Und es ist ja auch, sag mal, wenn man bei einem Unternehmen etwas macht, das ist ja leider in vielen Unternehmen der Fall. Ich meine, ich habe Ihre Schilderung gehört und ich sage ehrlich, ich kenne total couragierte Unternehmer, vor denen habe ich großen Respekt. Die haben auch wirklich überhaupt kein Interesse, jetzt zum Beispiel solche Instrumente einzusetzen, Leiharbeit oder Befristungen, um ihre Löhne zu drücken, sondern die wollen in ihrem Unternehmen einfach etwas bewirken. Und das finde ich großartig. Aber es gibt eben auch anderes. Und je größer das Unternehmen wird, desto wahrscheinlicher ist ja, dass nicht ein couragierter Unternehmer an der Spitze steht, sondern vielleicht ein Finanzinvestor, ein Hedgefonds oder vielleicht auch eine Erbendynastie, die gar nichts mehr damit zu tun hat. Und ein Manager, der guckt dann auch nur noch auf die Renditezahlen. Und dadurch kommen solche Verhältnisse. Und Herr Scholz, wenn Sie jetzt sagen, ja, da muss man da mal gucken und dort. Ich meine, dass sowas möglich geworden ist, das ist Verantwortung der Politik. Also die Unternehmen nutzen ja Möglichkeiten, die politisch geschaffen wurden. Also es gab ja früher mal eine Situation, da war es verboten, Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse zu befristen, ohne dass es einen zwingenden Grund gab. Irgendwann wurde das aufgemacht. Dann in den 80er Jahren. Ja, da wurden Kettenverträge ermöglicht. Von Norbert Blüm. Ja, aber ich meine, das ist 20 Jahre her. In den 20 Jahren haben Sie überwiegend regiert. Sie haben es nicht verändert. Wir hätten bis zur Bundestagswahl sogar im Bundestag eine Mehrheit dafür gehabt, das abzustellen bei den Befristungen. Es ist aber nicht passiert, auch weil Sie es nicht wollten. Ähnliche Instrumente sind zum Beispiel, ist auch Leiharbeit, sind Werkverträge oder im Einzelhandel zum Beispiel immer öfter werden Arbeitsverträge so gemacht, dass die nur noch eine garantierte Arbeitszeit von 20 Stunden haben. Und die müssen ständig in der Bereitschaft sein und natürlich auch ständig völlig fügsam sein, weil ihr Gehalt, ihr Einkommen hängt davon ab, dass sie mehr Stunden arbeiten, als ihnen der Arbeitsvertrag garantiert. Das sind einfach unsägliche Arbeitsverhältnisse. Und selbstverständlich kann man so etwas politisch regulieren. Man kann sowas verbieten. Man kann Lohndrückerei mit Leiharbeit verbieten. Wenn man zum Beispiel wie in Frankreich sagt, jeder Leiharbeiter kriegt mindestens das gleiche Gehalt plus Flexibilitätszulage. Also das sind Gesetze. Und da kann man auch nicht sagen, Globalisierung, die können wir hier in Deutschland machen, wenn wir sie machen wollen. Und was ich wirklich völlig verblüffend finde, ist immer in den Talkshows oder auch im Wahlkampf, wie dann einzelne Politiker, die jahrelang regieren, zu großer Form auflaufen und sagen, ja, das ist nicht in Ordnung und das muss sich ändern. Aber es passiert überhaupt nichts. Es läuft alles weiter. Und das finde ich so skandalös. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Menschen nicht mehr an die Demokratie glauben, weil sie das Gefühl haben, ihre Interessen spielen keine Rolle, sondern sie werden einfach immer mal im Wahlkampf quasi wird so getan, als tut man was für sie und danach geht doch alles weiter wie zuvor. Und ich finde, das darf einfach nicht so sein. Frau Wagenknecht, ich hatte mir... Ich hatte mir fest vorgenommen, Ihnen heute irgendwann mal recht zu geben. Und wenn Sie jetzt 5 Sätze vorher aufgehört hätten, hätte ich es auch gesagt. Aber um das jetzt noch mal zu sagen, ja, es ist richtig, man kann politisch was ändern. Man ist nicht hilflos den Verhältnissen ausgeliefert. Deshalb habe ich eine ganze Reihe von sehr konkreten Vorschlägen gemacht. Ich erwähnte das schon mal, aber das ist Bullshit. Nicht nur in dieser Sendung, ein Teil davon habe ich zusammen mit meinen Freunden von der SPD in dem Vertrag über die jetzige neue Bundesregierung verankert. Und dazu gehört zum Beispiel die Zurückdrängung der sachgrundlos befristeten Beschäftigung, weil, ja, es ist ein Missstand und diesen Missstand müssen wir und werden wir ändern. Und damit verabschiede ich mich mit dem Podcastchen Nummer 4, nachdem Volker Kauder, Peter Altmaier und Christian Lindner schon auf dem Seziertisch gelegen haben, war heute also unser Staatsmann Olaf Scholz dran. Macht was draus, macht nichts draus, was immer ihr mögt. Ich denke, ich werde demnächst wieder auf der Matte stehen, wenn ich mich etwas erholt habe, denn Olaf Scholz war schon ziemlich anstrengend. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich über Kommentare, positive wie auch meinetwegen negative, konstruktive wie auch destruktive und bin demnächst wieder am Start, um mir den nächsten Kandidaten vorzunehmen.